Okay, I'll ask you a question tonight. Ich möchte euch heute Abend eine Frage stellen. Think about it for a moment and then you can give me your answer. Denkt drüber nach und dann könnt ihr mir eure Antwort geben. If an old lady died, wenn eine alte Frau sterben sollte, and she left an inheritance for you, und sie würde für dich ein Erbe hinterlassen, you didn't know it, und du wüsstest das and nicht, in her will, und in ihrem Testament, she wrote to you, schreibt sie dir, that she would give you a monthly income, a very nice monthly income, dass sie dir ein sehr gutes monatliches Einkommen sichern würde, for the rest of your life, für den Rest deines Lebens, till the day you die, bis zu dem Tag, an dem du stirbst. You wouldn't have to worry about a thing. Du müsstest dich um nichts sorgen. Guaranteed. Hundertprozentig. Till the last day that you live. Bis zu dem letzten Tag, an dem du lebst. Here's the question. Das ist die Frage. Would anything change in your life? Würde sich irgendetwas in deinem Leben ändern? Think about it. Denk drüber nach. Would you be doing the same thing tomorrow that you had planned? Würdest du morgen noch genau das Gleiche tun, was du schon geplant hast? Would you be doing the same thing this year that you had planned? Würdest du in diesem Jahr genau das Gleiche tun, was du schon geplant hast? In September, would you be doing the same thing that you had planned? Würdest du im September das Gleiche tun, was du geplant hast? In 5 years from now, oder in 5 Jahren, would you have the same goal for 5 years? Würdest du die gleichen Ziele haben für 5 Jahre? For 10 years, 15 years, oder 10 oder 15? Would anything change? Würde sich irgendetwas ändern? I was sitting at a table yesterday. Gestern bin ich an einem Tisch gesessen. With my operations team. Mit meinem operations team. Which is Mary and Mike. Die Mary und der Mike. Linda Beata. Myself. Und ich. And a few other people. Und ein paar anderen. And I asked this question. Ich habe diese Frage gestellt. And two business guys said, definitely something would change. Und Geschäftsleute, zwei haben gesagt, ja, es würde sich auf jeden Fall was ändern. And they said, yeah, I wouldn't go to work tomorrow. Also ich würde morgen sicher nicht arbeiten gehen. And something like that, you know. Of course, I mean, if you didn't like your job, why would you go back to work? Ja, sicher, wenn du deinen Job nicht magst, warum würdest du wieder hingehen? One of my relatives in America won the lottery a few years ago. Ein Verwandter von mir in Amerika, der hat mal die Lotterie vor ein paar Jahren gewonnen. And he quit his job the next day. Und am nächsten Tag schon hat er gekündigt. Next day he was gleich gone. Am nächsten Tag war er. He just went to work and said goodbye. That's all he did. Er ist in die Arbeit gegangen und hat einfach gesagt, wieder schauen. I asked the table. Ich habe diesen Tisch gefragt. And I answered the question myself. Und habe die Frage auch für mich beantwortet. Nothing in my life would change. Nichts in meinem Leben würde sich ändern. Nichts. Not a half a percent. Nicht ein halbes Prozent. Absolutely nothing. Absolut gar nichts. I would just enjoy some extra income. Ich würde es einfach genießen, mehr Einkommen zu haben. Maybe I would get another dog. Vielleicht noch einen Hund. Maybe a little house where they could run around the backyard. Ein kleines Haus, wo sie im Garten spielen können. I would save some money so that when my car got old, I'd have another car. Oder ich spare Geld, damit ich ein neues Auto but kaufen really kann. Really, nothing would change. Aber es würde sich nichts ändern. Nothing would change in Mary's life. Und auch in Mary's life würde sich nothing nichts would ändern. Change in Linda's life. Oder in Lindas Leben. In Beata or Mike. Beata they all said absolutely nothing. Alle would haben gesagt, change. Nichts würde sich ändern. And that makes me feel really good. Und das fühlt sich sehr gut an. Because it means that I'm being driven by my purpose. Denn es bedeutet, dass ich von meiner Bestimmung angetrieben werde. Not being driven by a sense to survive. Und nicht von einem Bedürfnis zu überleben. Which is very important. Was sehr wichtig ist. And we have to survive. Und wir müssen überleben. We've got to be responsible and support our families or ourselves. Wir müssen Verantwortung übernehmen und unsere Familien und uns selbst unterstützen. But it's a wonderful situation to be in. Aber es ist eine schöne Situation, sich in der zu befinden. When you're living your life's passion. Wenn du die Leidenschaften in deinem Leben auslebst. And you're getting paid for it. Und du wirst dafür bezahlt. When you can say, I would do this for free. Wenn du sagen kannst, das würde ich umsonst machen. And here's the point. Und das ist der Punkt. You have to do it for free. Du musst es umsonst machen. To reach the place that took us years to reach. Damit du diesen Ort erreichst, wofür wir jahrelang gekämpft haben. Beata worked for free, full time for the church, for 14 years before she got paid one shilling. Beata hat 14 Jahre umsonst für diese Gemeinde gearbeitet, bis sie ihren ersten Schilling verdient hat. Vollzeit. Vollzeit. Mike also 14 years. Mike genauso 14 Jahre. First 2 years Mike was here, he slept on the floor. Die ersten 2 Jahre hat Mike am Boden geschlafen. And for the first 6 years he lived on $100 US a month. Und die ersten 6 Jahre hat er monatlich $100 zur Verfügung gehabt. Linda pretty much the same. Linda genauso. Worked for 12 years for the church for free. 12 Jahre umsonst für die Gemeinde gearbeitet. Full-time. Vollzeitlich. Mary and I, after 2 years of being here on our own money, die Mary und ich, wir hatten für 2 Jahre unser eigenes Geld. The next 6 years we were supported $6,000 a month for the next 6 years. Die nächsten 6 Jahre haben wir 6.000 Schilling im Monat Unterstützung bekommen. And our rent was 4,000. Unsere Miete war 4.000. And we survived on 2,000 shillings a month. 2000 überlebt im Monat. Paying all our costs and food and everything and car. Für everything. Nahrung und Auto. And here's the point. Das ist der Punkt. That God has a calling for every one of us. Gott hat einen Ruf für jeden von uns. And I'm speaking to the younger half of our church tonight. Und ich spreche heute zur jüngeren Hälfte unserer Gemeinde. Spoke the same message this morning, but with a different twist on it. Ich habe am Morgen das gleiche gepredigt, aber mit einer anderen Betonung. Because I was speaking to the older generation of our church. Weil ich zur älteren Generation gepredigt habe. But now I'm speaking to you. Hier spreche ich zu euch. I want to speak into you as a father would speak to his kids. Und ich möchte als Vater sprechen, der zu seinen Kindern spricht. I know people in America that are so incredibly unhappy. Ich kenne Menschen in Amerika, die so unglaublich unglücklich sind, die ich persönlich kenne, because they are a slave to their job. Weil sie Sklaven ihrer Arbeit sind. And they are getting up in their years. Und sie werden älter. And they are slave to their job. Und sie sind immer noch Sklaven ihrer Arbeit. They hate their job. Sie hassen ihre Arbeit. They find no purpose in their job. Sie finden keinen Sinn in ihrer Arbeit. But yet there is a purpose. Aber es gibt einen. The problem is they never saw the purpose. Das Problem ist, sie haben ihn nie erkannt. Which was how you live in your job. Was nämlich bedeutet, wie du in deinem Job before lebst. Before God shows you what you should do as a job. Bevor dir Gott zeigt, was du als Arbeit tun which sollst. We talked about a few months ago, if you remember that. Darüber haben wir vor ein paar Monaten gesprochen, falls ihr euch erinnert. More important, God is more interested in the beginning how you do what you do. Gott interessiert es mehr, wie du das tust, was du tust. Revelation chapter 3 verse 8, he will begin to open doors for you. Offenbarung 3:8, er wird beginnen, Türen für dich zu öffnen. If I'm first preoccupied with how I live my life. Wenn mich das beschäftigt, wie ich mein Leben lebe. Doesn't matter what I do. Ist eigentlich egal, was ich tue. I can be selling pretzel sticks on the street. Ich kann Brezeln auf der Straße verkaufen. And God is more interested in how I do it. Und Gott interessiert mehr, wie ich das tue. Is he coming through my life? Kommt er in meinem Leben durch? Is he manifesting? Manifestiert sich das? Am I doing what I do with joy? Tue ich das, was ich tue, mit Freude? Do I recognize that God is using every situation in my life to discipline me? Erkenne ich, dass Gott jede Situation in meinem Leben verwendet, um mich zu disziplinieren? So how we do what we do is extremely important. Also wie wir tun, was wir tun, ist extrem wichtig. Because it will allow God to begin to open doors for us. Denn das wird Gott erlauben, Türen für uns zu öffnen, to reveal what we should be doing, um zu offenbaren, was wir tun sollten, especially in the second half of our life. Vor allem in der zweiten Hälfte unseres Lebens. Now, if you read kind of management books or business books, wenn ihr so Businessbücher und Managementbücher lest, the advice is this, und der Rat ist der, you should work hard, arbeite hart, so that when you're between 40 and 50, dass wenn du zwischen 40 und 50 bist, you understand who you are, dass du dann verstehst, wer du bist. And you have enough behind you, und dass du genug hinter dir hast, so that you can begin to do what you really, really want to do. Dass du anfangen kannst, das zu tun, was du wirklich tun möchtest. Because by the time you retire, denn wenn du dann in der Pension bist, 62, 64, 66 years old, so mit 62, 64, 66, wie auch immer. When you receive your pension, wenn du dann deine Pension bekommst, you are not going to have enough money to live on. Dann wirst du nicht genug Geld haben, um so zu überleben. All of us will have to continue to work until the day we die. Also werden wir alle weiterarbeiten müssen, bis wir sterben. Unless you have this woman as your mother or this woman as your aunt. Außer du hast diese Mutter oder diese Tante. But all of us will work until the day we die. Aber wir alle werden arbeiten, bis wir but sterben. But here's the catch. Und hier ist by the time, but now this, I'm talking to everyone here who's young and But this is very important. Und ich spreche zu allen, die jung sind, und das ist sehr wichtig. Because by the time you retire, denn zu dem Zeitpunkt, wenn du in Pension gehst, you get a little bit of pension money, eine kleine Pension, maybe 25% of what you can live on, 30%. 25-30% von dem, was du hattest. You want to be doing your passion. Dann möchtest du deine Leidenschaft ausleben. And if you live your passion, wenn du deine Leidenschaft lebst, you will live a long time. Dann wirst du lange leben. There's people who work their whole life, es gibt Menschen, die ihr ganzes Leben lang in arbeiten, America, in Amerika, so that they can retire at 62, damit sie mit 62 in Pension gehen können. They move to Florida, they buy a house, ziehen sie nach Florida oder kaufen ein Haus, they buy some golf clubs, kaufen sich ein paar Golfschläger, and they die within 2 years. Und sterben innerhalb von 2 Jahren. Crazy, isn't it? Ist ziemlich verrückt, oder? No sense of purpose. Keine Bedeutung für underestimated, Leben. They underestimated the spiritual side of our being. Sie haben die geistliche Seite unseres Wesens unterschätzt. And how our spiritual side thrives on purpose. Und wie unsere geistliche Seite thrives. Einfach Absicht und Zweck und Bestimmung braucht. And these construction workers and doctors and they go into retirement. Und diese Bauarbeiter und Ärzte und so weiter, die gehen in Pension. They no longer have this sense like I'm needed by somebody. Und sie haben nicht mehr diesen Gedanken, ich werde jetzt von jemandem gebraucht. I'm producing something. Ich stelle irgendwas her. Does anybody know I'm alive? Weiß irgendjemand, dass ich lebe? Hello? Hallo? And suddenly they just start to die. Und dann fangen sie an zu sterben. It's incredible. Es ist unglaublich. Now I'm speaking to a young group of people tonight. Ich spreche zu jungen Menschen heute. It all starts now. Es beginnt alles jetzt. It starts now. You don't start when you're 30, 40, it's late. Du fängst nicht mit 30 oder 40 an, das ist dann spät. For those of you who are 30, 40 and you haven't started yet. Und wer 30 oder 40 ist und noch nicht angefangen hat. I'm sorry. Es tut mir leid. It's too late. No. It's never too late. Es ist nie zu spät. It's never too late. But you don't want to waste time. Aber du möchtest keine Zeit verschwenden. The earlier you start, the better off you are. Je früher du beginnst, desto besser für dich. Life is not about trying to be happy. Im Leben geht's nicht darum, glücklich zu sein. Can you get this? Kannst du das erfassen? If you try to be happy, you're never going to be happy. Wenn du versuchst, glücklich zu sein, wirst du nie glücklich. Do you ever try to fall asleep? Hast du je versucht, einzuschlafen? The more you try, the more you can't. Je mehr du es versuchst, desto weniger geht's. The more you try to be happy, the less you'll be happy. Und je mehr du versuchst, glücklich zu sein, desto weniger gelingt's. People just want to be happy. Menschen wollen einfach glücklich sein. But if we strive to know Christ, aber wenn wir danach streben, Christus and zu kennen his purpose, und seine Absichten, if we strive to bear fruit, wenn wir danach streben, Frucht zu bringen, by serving others, indem wir anderen dienen, we will find our happiness. Dann werden wir unsere Freude finden. And it will be in Christ. Und es wird in Christus sein. And it will be secure. Und es wird sicher sein. I want to turn to read some verses here from Deuteronomy chapter 1. Ich möchte ein paar Verse vorlesen aus 5. Mose 1. And this is coming from the NASB, and that's coming from the Elberfelder. Yeah. And last week we talked about the spirit of Caleb. Letzte Woche haben wir über den Geist des Caleb gesprochen. Which we spoke about this morning in the service. Darüber haben wir auch am Morgen gesprochen. I was challenging the older generation of our church. Ich habe die ältere Generation herausgefordert. We are not waiting for you. Wir warten nicht we auf are, euch. We are taking the land. Wir nehmen das Land ein. We're not handing the baton to you yet. Wir tun nicht den Stab weiterreichen. We have a lot of work to do. Wir haben noch viel zu tun. We are attacking mountains. Wir werden Berge erobern. And this is what Caleb said to Joshua. Und das ist, was der Caleb dem Josua gesagt Caleb hat. Caleb was one of the two spies that went into the land. Caleb war einer der zwei Spione, die in das Land the gingen. Good spies. Die guten Spione. There were 12. Es waren 12. If you don't know the story at all, let's just back it up. Wenn du die Geschichte nicht kennst, dann lass uns zurückspulen. You remember the story of the parting of the Red Sea from Sunday school? Ihr kennst die Geschichte mit right. der Teilung des Roten Meeres aus der Sonntagsschule. Do we need to back it up anymore? Adam and Eve, the Bible, the Bible. We're talking about the Bible. Wir sprechen jetzt über die Bibel. Okay, we're talking from the Bible. This is stories from the Bible. Das sind Bibelgeschichten. And the story of Moses when he brought Israel from Egypt through the Red Sea. Die Geschichte des Mose, als er Israel durch das Rote Meer führte. And Moses stood before the Red Sea. Und Moses stand vor dem Roten Meer. With a million people behind him. Eine Million Leute hinter ihm. Suddenly Pharaoh and his chariots are coming and they're just going to kill everybody. Die ganzen Wagen, die stürzen hinter ihnen her. And Moses is like, what do I do? Moses sagt, was soll ich jetzt machen? And God says, shut up and be still and listen to me. Gott sagt, halt den Mund, sei still und hör mir zu. Just lift up your staff. Heb den Stab hoch. And he did, and the water parted. Und das Wasser teilte sich. And they went through the water. Und sie gingen durch das Wasser. It was a miracle. Es war ein Wunder. Critics say the water was only 6 inches deep. Die Kritiker sagen, das war nur 6 Fuß tief. Yeah, 6 inches. Paar Zentimeter. Yeah, so that's how they went through. So sind sie durchgegangen. Well, that gives us even a greater miracle. Das ist sogar ein größeres Wunder. Because in Pharaoh's army drowned in 6 inches of water. Denn der Pharao ist in nur ein paar Zentimeter Wasser ertrunken. Either way you want to see it, it was a miracle. So, but according to, according to the scripture, the water stood like a wall. Aber gemäß nach der Schrift stand das Wasser wie eine Mauer. And they went through the Red Sea. Und sie gingen durch das Rote Meer. And as Pharaoh's army tried to follow, und als die Armee des Pharaos folgen wollte, Moses stood on the shore, stand Mose auf dem Ufer, lifted up his staff, er hob den Stab, and said, und sagte, bye bye, boys. Wieder schauen. And they were all gone. Und sie waren alle ertrunken. Pharaoh lost his entire army in a day. Der Pharao hat seine ganze Armee in einem Tag this verloren. This is a picture of us passing from death into life. Das ist ein Bild dafür, wie wir vom Tod in das Leben hinübergehen. And we pass into a wilderness. Wir kommen in eine Wüste. But we have the glory of God. Aber wir haben die Herrlichkeit Gottes. And God is in our midst. Und Gott ist in unserer Mitte. And this is the most important thing to us. Und das ist das Wichtigste für that uns. That God is in our midst. Dass Gott in unserer Mitte ist. That's why we come together. Deshalb treffen wir uns. We don't come together just to study the Bible. Wir kommen nicht nur deshalb, weil wir das Wort studieren. Many people study the Bible without the presence of God. Viele studieren das Wort und haben die Gegenwart Gottes nicht. The presence of God is the most important thing to us. Die Gegenwart Gottes ist für uns das Wichtigste. Within the parameters of the Scripture. Im Rahmen der Schrift. And God says, "Study my word." Gott sagt, studiere mein Wort. And you will understand me. Und du wirst mich verstehen. And so we come through the wilderness, we come through the Red Sea. Und so kommen wir durch das Rote Meer. When we give our life to Christ. Wenn wir unser Leben Jesus übergeben. And this has to be something genuine. Und das muss ehrlich sein. Because some people, they say it, but it's not genuine. Manche sagen das oder bekennen das, aber es ist nicht wirklich. So they're in the midst, but they don't get it. Sie sind dann in unserer Mitte, aber sie verstehen es nicht. And they try to imitate what's happening. Und sie versuchen das zu imitieren, was passiert. But you can't imitate the glory of God. Aber du kannst die Herrlichkeit Gottes nicht if imitieren. It's not in you, wenn es nicht in dir ist, you can try to become what we are outwardly. Kannst du versuchen, das, was wir äußerlich sind, but there's no glory. Aber da gibt's keine Herrlichkeit. So we always give an invitation to receive Christ. Deshalb laden wir immer ein, Jesus oder Christus anzunehmen. So that the miracle happens on the inside. Damit das Wunder in dir passiert. And each one of us sense that we have passed out of death into life. Und jeder von uns kommt aus dem Tod in das Leben. How did I get here? Wie bin ich hierher gekommen? Ich verstehe es nicht. Like the blind man said, wie der Blinde sagte, all I know, alles, was was ich weiß, once I was blind, ich war mal blind and now I see. Und jetzt sehe ich. Once I was in darkness, einmal war ich in Dunkelheit and now I get it. Und jetzt verstehe ich es. Get it. Ich verstehe es. And that happened to me when I was 18. Und das ist mir passiert, als ich 18 war. I get it. Ich verstehe es jetzt. Christianity is not something I try to produce. Das Christentum versuche ich nicht zu erzeugen. It's something that happens to das me. Das ist etwas, was mir passiert. Praise the Lord. Preis den Herrn. And so it's an experience. Es ist eine Erfahrung. It's an encounter with the living God. Es ist eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. So now we are on the other side of the Red Sea. Sind wir auf der anderen Seite des Roten Meeres. And according to what I'm going to read here, und gemäß dessen, was ich lesen this werde, is Deuteronomy chapter 1. Fünftes Buch Mose 1. You can read that. Ihr könnt es lesen. Along with Joshua chapter 14. Auch mit Vergleich mit Josua 14. In Joshua chapter 14. In Josua 14. Where are we in the story now? Oh wait, I got to back up a little bit. Yeah. Okay, so they're in the wilderness. Sie sind in der Wüste. And God tests them. Und Gott testet sie. There's no water, there's nothing to eat. Gibt kein Wasser, nichts zu essen. They start complaining. Und sie beschweren sich. They just saw this most unbelievable, incredible miracle. Sie haben gerade dieses unglaubliche Wunder erlebt. The Red Sea just parted. Das Rote Meer hat sich gerade geteilt. Like two walls, they walk through zwei Wände. On dry ground. Sie gehen auf dem Trockenen durch. It says a couple days later, und ein paar Tage später. And God says, let me test them. Und Gott sagt, ich werde sie jetzt mal testen. I won't give them any water for a couple ich gebe days. Ihnen kein Wasser für ein paar Tage. See what they do. Mal schauen, was sie and tun. They are cursing God. Und sie fluchen we, Gott. Yeah, wir hassen dich. We want to go back. Wir wollen zurück. Part the sea again. Teil das Meer let noch einmal. Wir wollen zurück. You wanna kill us. Sie wollen uns töten. Looking down, thinking, unbelievable. Es ist unglaublich. Who are these people? Wer sind diese Leute? I just did all these incredible miracles ich habe gerade diese ganzen Wunder getan. And they're cursing me. Und jetzt fluchen sie mich. They were 11 days away from the promised land. Sie waren nur 11 Tage weit entfernt vom verheißenen because Land. Because they complained so much. Sie haben sich so viel beschwert. They stayed in the wilderness for 40 years. Deshalb sind sie 40 Jahre in der Wüste but geblieben. But before God put them in the wilderness for 40 years, aber bevor Gott sie für 40 Jahre dort ließ, he offered them hat ihnen angeboten the promised land. Das verheißene Land. And so they sent 12 spies into the promised land. Und es wurden 12 Spione in das verheißene Land geschickt. Two of these guys were Joshua and Caleb. Und zwei davon waren Josua und Caleb. Heroes of the faith. Das waren Helden des Glaubens. They walked through the land. Sie gingen durch das Land. Well, they became heroes of the faith. Sie wurden Helden des Glaubens. They were just two of 12 leaders of Israel. Das waren nur zwei von 12 Leitern in they Israel. They were like 40 years old. Sie waren ungefähr 40. And they were actually 40. Sie waren 40. Caleb was 40. Caleb war 40. They went through the land and they looked at it, just walking sie gingen around. Durch das Land, haben sich alles angesehen. Wow, look at that. Wow, schau dir das what an. What is it? Was ist das? It's like a castle. Das ist wie eine Burg. Whoa. Look, here come the people. Und hier kommt das Volk. Wow. That guy must be 2.5 meters high. Der muss mindestens 2.5 Meter sein. Look at the arms on that guy. Schau dir seine Arme an. Guy looks like an elephant man. Das schaut aus wie ein Elefantenmensch. They're the sons of Anak. Das sind die Söhne they des Anak. Die sind ja gigantisch. Look at that guy's face. Schau dir das Gesicht looks von dem like an. A tiger. Das schaut aus wie ein Tiger. Oh my gosh. These people are scary. Die sind sehr angsteinflößend. They walked around for like 40 days. Und 40 Tage sind sie herumgegangen. And they would look at like the fruit. Und sie haben sich die Früchte angesehen. Look at the canoes. Schau dir die Kanus an. They're not canoes. Das sind keine Kanus. Those are bananas. Das sind Bananen. Are you kidding me? Those are bananas. Das sind wirklich Bananen. Whoa. Hey, look at the bowling balls. Schau dir mal diese Bowlingkugeln an. Those aren't bowling balls. Das sind keine Bowlingkugeln. Those are plums. Das sind Pflaumen. Are you kidding me? Machst du Witze? Whoa. So they found some grapes. Also haben sie Weintrauben gefunden. They found a vineyard or something. Und so einen Weinberg. They walked through it. Und sie gehen durch. And the grapes were so huge. Und die Weintrauben waren so groß. They said nobody would believe this. Und sie sagen, das würde keiner glauben. So two guys. Also zwei Leute. Took a stick. Nahmen einen Stab. Stuck it through the cluster. Und haben das durch die Rebe gesteckt. And the other guys cut it down. Die anderen haben das abgeschnitten. And two men had to carry one cluster of grapes with a stick. Zwei Männer mussten eine Rebe tragen mit einem Stab. Can you imagine that? It was just huge. Das war einfach riesig. The land was plentiful. Das Land war sehr üppig. This is what God wanted to give them. Das wollte Gott ihnen geben. So they came back. Also kamen sie zurück. And they said that the land is truly full of milk and honey. Sie sagen, das ist wirklich ein Land von Milch und Honig. It is unbelievable. Es ist unglaublich. But aber it is filled with giants. Aber da wohnen Riesen. And that's what your purpose looks like. Und das ist deine Bestimmung. It fits you perfectly. Das passt genau für dich. It would make you so happy to do what God wants you to do. Das würde dich so glücklich machen, wenn du das tust, was Gott you dir would möchte. Do it, you would pay yourself to do it. Du würdest eigentlich zahlen, das zu tun. We paid ourselves to do it. Wir haben uns selber bezahlt, das zu tun. I was going back to America to work every few months to pay myself to be here. Alle paar Monate ging ich nach Amerika und habe Geld verdient, damit ich wieder her kann. When we got married, we said we don't want any gifts. Als wir heirateten, haben wir gesagt, wir wollen keine Geschenke. Just give us money. Gib uns einfach Geld. Because we want to move to Europe. Wir wollen nach Europa. And live out our passion. Und unsere Leidenschaft ausleben. And so we saved, we came here, and it ran out. Wir haben gespart und haben hier gelebt und uns ging das Geld aus. Went back to America, worked. Gingen zurück, haben gearbeitet. Live with my parents. Mit meinen Eltern. Worked every day, jeden Tag gearbeitet, 12 hours a day, 10, 12 saved Stunden, money. Geld gespart. Back to Vienna. Wieder nach Wien. Back to America. Wieder nach Amerika. Back to Vienna. Zurück nach Wien. Back to America. Zurück nach Amerika. Back to Vienna. And the money ran out. Und das Geld ging aus. And it was September. Und dann war September. I think it was like 1988 or something. 1988 oder so. And we just ran out of money. Wir hatten kein Geld mehr. The tickets for the planes and stuff was just killing me, and I wasn't making enough money to make for it to be worthwhile. Zu viel und es hat sich nicht mehr rentiert. And I said, "Hun, we have like $400 left." Ich habe gesagt, Schatz, wir haben noch $400. We have enough to pay the rent. Wir haben genug, um die Miete zu zahlen. For 1 month. Für einen Monat. I said, "What do you want to do?" Ich habe gesagt, was möchtest du tun? I said, "Look, I'll go back and work again. You stay here." Ich habe gesagt, ich werde zurückgehen und arbeiten und du bleibst hier. She said, "No, this thing hin und her and all that stuff." Ich habe gesagt, dieses ganze hin und her. Just pay the rent and we'll trust God. Zahl einfach die Miete und wir werden Gott vertrauen. It's great to have a wife like that, right? Es ist wunderbar, eine so eine Frau zu haben. I said, "Okay. Okay. You want to just pay the rent? Wir zahlen einfach die Miete. We could buy at least a half of a ticket back and get some money from my mother and get 2 tickets back and go work again. Und dann kann man zumindest ein halbes Ticket zahlen und mehr und dann zurück und wieder and arbeiten. Then we'll come back in a year or so. Und dann kommen wir wieder in einem Jahr. She said, "No, just pay the rent." Sie hat gesagt, na, zahl einfach die Miete. And we trust God. Und wir vertrauen Gott. Paid the rent. Hab die Miete gezahlt. September came. September war da. And we had no money. Wir hatten kein Geld. We spent everything we had. Wir haben alles ausgegeben. We were working. I was getting wood from the Wienerwald. I was trying to do everything I could to survive. Holz aus dem Wienerwald geholt, um zu überleben. To heat the house. Um das Haus zu heizen. We couldn't afford to pay heating bills. Wir konnten uns die Heizrechnung nicht leisten. Our whole cellar was full of wood. Unser ganzer Keller war voller Holz. And then September, around the second week of September came. Und die zweite Septemberwoche kam. And we had to pay the rent. There was no money. Mussten die Miete zahlen, kein Geld. I took a walk. We lived in Baden. Bin spazieren gegangen, wir haben in Baden gelebt. I said, "God." Ich sag, Gott. I am here by faith. Ich bin hier im Glauben. I have tried everything. Ich habe alles probiert. To live this life. Um dieses Leben zu leben. And it's over. Und jetzt ist es vorbei. Unless you do a miracle. Außer du tust ein Wunder. We're on our way back home. Wir sind auf unserem Weg nach Hause. And then I got a phone call. Und dann kam ein Anruf. From Finland. Aus Finnland. And a friend of mine. Ein Freund von mir. That I had met here, actually, in Vienna. Den ich eigentlich in Wien kennenlernte. A famous pianist. Ein berühmter Pianist. And he said, "How you doing?" Ich sagte, wie geht's dir? He said, "We're doing good." Uns geht's gut. We're going back to America soon. Wir gehen zurück nach Amerika. And he says, "No, you're not." Ich sagte, nein. He said, "We put together in Finland a support circle." In Wien hatten wir so einen Unterstützerkreis. And we'll be sending you 6,000 shillings a month for the next 3 years. Und für die nächsten 3 Jahre werden wir euch 6,000 Schilling im Monat zahlen. Because I believe that you should be there. Denn ich glaube, du sollst in Wien sein. I believe in what you're doing. Ich glaube an das, was du tust. So then we lived on that 6,000 for the next 3 years. Und die nächsten 3 Jahre hatten wir diese 6,000 Schilling. And here's the point. Und das ist der Punkt. That my purpose has giants. Dass meine Bestimmung Riesen sind. There's giants in the land. Es gibt Riesen im Land. Where God is calling me. Wo Gott mich hinruft. Has giants. Dort gibt es Riesen. And I've got to have the attitude of a giant slayer. Und ich muss die Einstellung eines Riesenschlachters haben. I've got to have the spirit of Caleb. Den Geist des Caleb. Caleb went into the land. He saw the giants. Der Caleb ging ins Land. Er sah die Riesen. And as the people were cursing Moses, und als die Menschen den Mose fluchten, "We want to go back. Wir wollen zurück. Take us back. Nimm uns zurück. God wants to kill us. Gott möchte uns töten. You want to kill us. Du möchtest uns Don't töten. They want to kill us. Die wollen uns alle töten. Yeah, yeah. They want to kill us. Right. They want to kill us." Moses is like, "What are you doing? Der Mose sagt, we'll was kill machst you. Du? We'll get another leader." They wanted to kill him. Die wollten ihn they töten. Wanted to get another leader. Wir wollten einen neuen Leiter. They were like a revolt. Es war eine Revolte. Caleb steps up and says, "Shut up!" Und der Caleb steigt nach vorne und sagt: "We are more than able. Wir sind mehr als Überwinder. We can take the land. Wir können das Land einnehmen. God is with us. Gott ist mit uns. He will do it. Er wird es tun. Don't fear. Hab keine Angst. Don't be critical. Seid nicht kritisch. Stop complaining. Hört auf, euch zu beschweren. We can do it. Wir können das tun. They didn't listen to him. Sie haben ihm nicht zugehört. But God remembered it. Aber Gott hat sich daran erinnert. And then God said to Moses, und Gott sagte zu Mose, this whole generation, diese ganze Generation, except for Joshua and Caleb, außer Josua und Caleb, are going to die in this wilderness. In der Wüste sterben. Except those under 20 years old. Außer alle, die unter 20 sind. Everyone will die. Jeder wird sterben. I swear, no one's going to the promised land. Ich schwöre, keiner von ihnen geht hinein. From this unbelieving generation. Wegen dieser ungläubigen Generation. Then Joshua, then Caleb in Joshua chapter 14. Und Caleb in Josua 14 comes to Joshua. Kommt zum Josua. And he says. Und er sagt. At that time I was 40 years old. Damals war ich 40. And now I am 85. Und jetzt bin ich 85. Someday you're going to be 85. Eines Tages bist du 85. And in my journal I said last week I'm counting down to the day I'm 80. In meinem Tagebuch zähle ich runter von 85. Because I'm an 80th birthday. Weil am 80. Geburtstag. It's the beginning of my life. Fängt mein Leben an. I will stand here and say, ich werde hier stehen. I'm as strong today as I was when I was 25. Ich bin so stark wie damals mit 25. And I will begin another life, another mission. Und beginne ein neues Leben, eine neue Mission. We don't cruise into eternity. Aber wir werden in die Ewigkeit nicht hineincruisen. We have a purpose. Wir haben eine Bestimmung. And Caleb said to Joshua, und Caleb sagte zu Josua, I'm 85. Bin 85. I'm as strong today as I was the day that we went into the land. Ich bin so stark heute wie damals, als wir in das Land gingen. And on that day, und an jenem you remember, Tag, erinnerst du dich, what the Lord promised. Was der Herr verheißen hat. He said, I will give to Caleb, er sagt, ich werde dem Caleb, part of the land that he saw as his inheritance. Einen Teil des Landes geben, das er als sein Erbe sah. So he says to Joshua. Und er sagte zu Josua. I saw the Anakins. Ich sah die Enakiter. Those huge people. Diese riesigen Menschen. On the mountain. Auf dem Berg. In the fortresses. In ihren Festungen. That struck fear into everyone. Und jeder hatte Angst. Well, I want it. Ich möchte das. I want that as my inheritance. Ich möchte das als mein Erbe. And Joshua said, you can have it. Josua sagte, du kannst es haben. Basically, no one else wants it. Weil niemand es sonst möchte. It's quite available. Es ist erhältlich. We've been here 7 years now, and nobody has asked for that mountain. Wir sind jetzt 7 Jahre hier, und nach dem Berg hat keiner gefragt. So they were 38 years in the wilderness. Also sie waren 38 Jahre in now, der Wüste. It's 7 years later, they've been taking the land. 7 Jahre später haben sie das Land eingenommen. Everybody has a portion of the land. Jeder hat schon seinen Teil. Everybody's happy. Jeder ist glücklich. Everybody's planting gardens. Jeder pflanzt schon seinen Garten. Flower gardens. Blumengärten. And zucchini gardens. Zucchini and everything possible. Alles Mögliche. These zucchinis, they look like a boat, you know. Die Zucchini sahen aus wie ein Boot. You could cut a zucchini in half and carve it out and go down the river with it, you know. Du konntest die Zucchini durchschneiden, aushöhlen und dann in den Fluss runterfahren. Everybody's happy. It's coming jeder to an glücklich. End. Endlich ist es vorbei. Except one person. Außer einer Person. Caleb wants to keep fighting. Caleb möchte weiter kämpfen. He's 85 years old. Er ist 85. Could you imagine being in his tribe? Möchtest du in seinem Stamm sein? Hey, the war's over. We got der Krieg the ist vorbei. Wir haben endlich das Land. No. Everybody nicht quiet. So schnell. Shh. It's not over. Es ist noch nicht vorbei. Why? Warum? I'm not happy yet. Ich bin noch nicht ganz glücklich. Oh, come on, Caleb. Be happy. Sei glücklich. Just be happy. Freu dich einfach. Life is about being happy. Im Leben geht's ums Glücklichsein. No, it's not. No. It's not about being happy. Nein. It's about being productive. Es geht darum, produktiv about being fruitful. Und Frucht zu bringen. It's about fulfilling my purpose. Meine Bestimmung zu erfüllen. Do you want me to roll over and die or something? Willst du, dass ich jetzt sterbe oder no, was? No, I've just begun. Ich habe jetzt gerade angefangen. I feel as young today as I was when I was 25. Bin jetzt so stark wie damals, wie ich 25 and war. We're taking the mountain. Wir nehmen jetzt den Berg ein. Not the Anakins. Nicht die Enakiter. Yes. Oh ja. Yes, boys, let's go. Komm, Jungs. Wake up, file up. Aufwachen. Here we go. We're wir going gehen up. Los. In the next chapter. Und im nächsten Kapitel. Chapter 15. It just has like 4 or 5 words. Da stehen nur 4, 5 Worte. And Caleb. Und Caleb. Drove them out. und hat sie hinausgetrieben. It wasn't like a big deal. Es war keine große They didn't Sache. Have to write like encyclopedias of the wars da of Caleb man keine and the Anakins. Enzyklopädie drüber schreiben. Let's turn to the book of Caleb. Schauen wir uns das Buch des Caleb an. 35 pages where he defeats Anakin. 35 wo er die Verse, wo er die Seiten, wo er die It was a little detail. Es war ein kleines Detail. A detail. Ein kleines Detail. And Caleb drove them out. Und Caleb hat sie hinausgetrieben. And inherited the mountain. Und den Berg eingenommen. Like we make things so big. Wir machen die Dinge so And groß. In God's eyes, they're just a detail. Und in Gottes Augen ist es nur ein Detail. And this thing that's so huge for us. Und das, was so groß aussieht für uns. When the books are finished, all it's going to say is Rob and Mary went to Vienna. Wenn die Bücher geschrieben sind, steht nur Rob und Mary gingen nach Wien. And spent their whole life there. Und haben ihr ganzes Leben dort verbracht. That's it. That's all you write about us? Das ist alles, was du über uns schreibst. Do you want anything more? Willst du noch mehr? Well, I thought you might say, and they had struggles, and they fought through, and they were courageous, something. Vielleicht gab es dann Kämpfe, und sie haben sich da durchgekämpft. I mean, this says it all. Und das steht eigentlich alles Rob da. And Mary moved to Vienna and spent their whole life there. Rob und Mary gingen nach Wien und lebten dort. It's not such a big deal. Ist nicht so eine große Sache. Noah built an ark. Noah hat eine Arche gebaut. Das ist alles. It took him 120 years. Dauerte 120 Jahre. 120. He had to chop every tree down with an axe. Er musste jeden Baum niederfällen mit einer Axt. Like the greatest act of faith in the Bible is Noah cutting down the first tree. Der größte Akt in der Bibel ist, dass der Noah einen Baum niederschlug. Well, sons, where do we start? Söhne, wo fangen wir an? That tree or this tree? Der Baum oder Pick der one Baum. You want. Let's start with this one. Fangen wir bei dem an. Do you want to start or do I Möchtest start? Möchtest du anfangen oder soll ich? I'll start. Ich fange an. No, you start. Fang du an. I'll start. And they just start cutting down the first tree. Und sie fällen den ersten Baum. 119 years later. 119 years later, 119 there's, Jahre there's später, still no door on the ark. Gibt's immer noch keine Tür auf der Arche. We got to put a door on this, or it's going to flood. Water is going to go in. Wir müssen eine Tür drauf, sonst kommt das Wasser rein. Ah, yeah, I forgot. Ja, das habe ich vergessen. We need a door. Wir brauchen eine Tür. Well, one, two, three trees. You want to cut Bäume, one down? Wer will sie niederschneiden? You want to cut or I'll cut? Magst du oder ich? All right, here. Okay, 119 years later. 119 Jahre später. And then 120 years later, they get in the ark. Und 120 Jahre später steigen sie in Starts die Arche. To rain. Und es regnet. And God writes. Gott schreibt. Noah built an ark. Noah baute eine Arche. It's like wasn't a big deal. Es war nicht so eine große Sache. God has a purpose for you and me. Gott hat eine Bestimmung für dich und mich. You got to fight to get there. Du musst kämpfen, um dahin zu kommen. You got to have the spirit of Caleb. Du brauchst den Geist des Caleb. This is not a Spaziergang durch den Garten oder sowas, sowas ähnliches oder so. This is not like a walk through the flower garden. Right? Eternity is at stake. Die Ewigkeit steht auf dem Spiel. Because my purpose has to do with people. Denn meine Bestimmung hat mit Menschen zu tun. God wants us to bear fruit. Gott möchte, dass wir Frucht bringen. It's all about people. Es geht nur um Menschen. Everything God wants you to do is about other people. Alles, was Gott möchte, dass du tust, es geht nur um Menschen. Maybe you're a businessman today. Vielleicht bist du ein Geschäftsmann. And if I ask you to raise your hand, let's do this. How many people if you got that money from the old lady. Wie viele today, Menschen hier, wenn du heute das Geld von dieser alten Frau bekommen würdest? Nothing would change in your life tomorrow or in the next 20 years. Bei wem würde sich nichts ändern morgen oder in den nächsten 20 Raise Jahren? Your hand. Great. It's perfect, right? Because you feel you're right in the groove of God. Weil du fühlst, du bist genau in der Bestimmung Gottes. If I'm a businessman, als Geschäftsmann. My purpose is not just to make money and money and money. Ist meine Bestimmung nicht einfach nur immer mehr Geld zu verdienen. It's to do something with it. Sondern etwas damit and mit dem Geld zu tun. My purpose from God can be. Und meine, I am called. Meine Bestimmung von Gott kann sein. To make money. Dass ich Geld verdiene. I don't need the lady's money. Ich brauche das Geld davon. Give it to somebody else. I don't need it. Ich brauche es nicht. My purpose is to make money. Denn meine Bestimmung ist Geld zu and verdienen. I will make 100 times more than that lady's given me. Und ich werde 100 mal mehr machen als was die Frau my mir purpose gibt. Is to serve the kingdom of God. Denn ich werde dem Königreich Gottes dienen. So in whatever we do. Und was immer wir tun. There's a purpose. Gibt's eine Bestimmung. And to close, we are headed toward the promised land. Und um damit abzuschließen, wir gehen in Richtung verheißenes Land. Your purpose from God is in reach. Deine Bestimmung von Gott ist in Reichweite. It was only 11 days away. Es war nur 11 Tage weit weg. Deuteronomy 1. Fünftes Buch Mose 1. Verse 2. Vers 2. 11 days. 11 Tagesreisen. But you've been here 40 years. Aber du warst jetzt 40 Jahre hier. Because you rebelled against the word of the Lord. Weil du gegen das Wort des Herrn rebelliert hast. So I'm going to close with this. Und ich schließe damit. Verse 30. Vers 30. The Lord your God goes before you. Jahwe, euer Gott, der vor euch herzieht. He himself will fight on your behalf. Er wird für euch streiten. Then it goes on to say, he goes before you and he prepares the best places for you. Und dann heißt es, er geht vor dir her und bereitet die besten Plätze für dich vor. So, it was said about Caleb that he wholly followed the Lord. Es wurde von Caleb gesagt, dass er dem Herrn ganz nachfolgte. And I'll just give you one tip. And how we wholly follow the Lord. Einen Tipp, wie wir dem Herrn ganz nachfolgen. You gotta love His word. Du musst sein Wort lieben. It doesn't matter if you're gonna preach or not. Es ist ganz egal, ob du predigst oder nicht. You gotta love His word. Du musst sein Wort lieben. Everything that we do, alles was wir tun, has to be fed from His word. Ist durch das Wort ernährt. The key is Psalm 1:3. Der Schlüssel ist Psalm 1:3. And verse 2. Vers 2. Meditate on the word of God day and night. Meditiere über das Wort nach Tag und Nacht. And you will be like a tree. Und du wirst wie ein Baum sein. This is guaranteed. Das ist hundertprozentig. You will be like a tree planted by the waters. Du wirst ein Baum, der an Wasserbächen Your gepflanzt leaf will ist. Not wither. Und deine Blätter werden nicht verwelken. You will bear fruit in its season. Du wirst Frucht bringen zur Zeit. And here's the promise. Und hier ist die Verheißung. Everything you do will prosper. Und das ist das Versprechen. Alles, was du tust, wird gedeihen. Joshua chapter 1 verse 7. Josua 1. Joshua, Joshua, be strong. Sei stark. Be courageous. Sei mutig. Be careful to obey me. Sei vorsichtig, meine Gebote zu beachten. And everything you do will prosper. Und alles, was du tust, wird dir gelingen. For we know Romans 8:28. Römer 8:28. That God is working everything for the good for those who love Him. Dass Gott denen, die ihn lieben, alles zum Guten wirkt. Jesus said, "If you love me." Jesus sagt, wenn du mich liebst, obey me. Gehorche mir. If you obey me, wenn du mir gehorchst, I will work everything to the good. Werde ich alles zum Guten wirken. Everything. Alles. And so this is my tip. Und das ist mein Tipp. I feel the most filled with the Holy Spirit. Ich fühle mich am meisten mit dem Heiligen Geist erfüllt. When I'm constantly taking just bits of the Bible. Wenn ich ständig kleine Portionen der Schrift and hiding it in my heart. In meinem Herzen bewahre. That's Psalm 119, verse 11. Psalm 119, 11. Hide the word in your heart. Verbirg das Wort in deinem Herzen. You kind of like put it in your mouth. Gib's in deinen Mund. And you chew on it. Und dann kau. You chew the cud, we say in America. Yeah. That's what a cow does. He chews the cud. He chews the grass, then he swallows it. Die Kuh isst das Gras, kaut und schluckt. Then he vomits it back up. Dann spuckt es wieder auf. And chews it again. Und kaut's noch einmal. He swallows it. Schluckt's noch einmal. And he chews the cud, right? Und er wieder kaut. Something like that. Is that a bird? Maybe a bird does that. He chews the cud. Er kaut wieder kaut. In Texas, the cowboys they take tobacco. In Texas nehmen die Cowboys Tabak. They put it on the side of their teeth. Und das tun sie da auf der Seite ihrer Zähne hinein. They suck on it all day. Und sie saugen den ganzen until Tag. Until they get cancer in their gums. Bis sie Krebs in ihren Gaumen haben. But leave that out for now. They suck on it and chew on it all day. Sie kauen den ganzen Tag dran. And we need to do that with the word. Wir müssen das mit dem Wort tun. Take a little bit. Get up in the morning before you do anything. Just flip your Bible open. Bevor du irgendwas machst, schlag auf. And just read a couple verses Lies from ein paar Psalm. Verse aus dem Psalmen. And then go your way. Und dann hide it. Mach deinen Tag. And just keep going back to your Bible. Und dann lies wieder. Put it in the toilet. Leg dir eine Put aufs it in WC. Different. Don't go to sleep until you read something. Geh nicht schlafen, bevor du nicht irgendwas hit gelesen the pillow hast. And you think, I'm so tired. Leg dich hin und sag, ich bin so die. Müde. Ich sterbe. I read my Bible. Ich habe meine Bibel noch nicht gelesen. Yeah, let's do it. Yeah. Put on. Okay, Lord. Herr. Here we go. All right. Yeah. All right. I'm and that's how you do it. So macht man das. Just chew on the word. Kau am Wort. And you know what? When you honor God's word, und wenn du Gottes Wort ehrst, he will honor you. Dann wird er dich ehren. So let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, thank you tonight. Danke heute Abend. For everyone here. Für jeden, der hier ist. And for all those that are traveling around this summer. Und für alle, die im Sommer jetzt auf Reisen sind. And we just pray, Father, for this city. Für diese Stadt. Give us this city. Gib uns diese Stadt. We pray. Give us this mountain. Gib uns diesen Berg. Give us this city. Give us Stadt. The lives of hundreds and hundreds of people who don't know you. Gib uns das Leben von hunderten Menschen, die dich nicht kennen. Help us to transmit our life with you to them. Hilf, dass wir das Leben, das in uns ist, an sie weitergeben. And maybe you're here today, und vielleicht bist du heute Abend hier and you've never received Jesus in your life. Und du hast Jesus noch nie in dein Herz empfangen. It starts with a prayer. Es beginnt mit einem Gebet. A very simple prayer. Es ist ein sehr einfaches Gebet. Pray it with me, bete mit mir. But speak it with your mouth. Aber sprich es mit deinen Lippen aus. God in heaven, Gott im Himmel, forgive me. Vergib mir. Of all the things I've done wrong, alle die Dinge, die ich falsch gemacht habe. Forgive me. Vergib mir. Come into my life. Komm in mein Leben. And show me your love. Und zeig mir deine Liebe. Fill me with your love. Fülle mich mit deiner Liebe. Open my eyes today. Öffne meine Augen heute. In Jesus' name. In Jesu Namen. We pray. Amen. Okay, forgot we have the Lord's Supper tonight. Vergessen, right? Dass wir heute Abendmahl feiern. Why don't you have something to do? Okay, let's go get a cup and a piece of bread. Okay, wir holen uns ein kleines Gefäß und ein I Stück think Brot. It's right on the windowsill. And let's come back and let's celebrate the Lord's Supper. Dann geht zurück zu euren Plätzen und wir werden gemeinsam feiern. And then we'll continue. Der Abend. I want to speak out the spirit of Caleb on our church. Den Geist des Caleb über unsere Gemeinde aussprechen. If you're going to fulfill your purpose, you got to fight. Wenn du deine Bestimmung erfüllen möchtest, wirst du kämpfen. Freedom is not for free. Die Freiheit ist nicht umsonst. You got to fight for freedom. Du musst für die Freiheit kämpfen. Our salvation was not for free. Unsere Errettung war nicht umsonst. Jesus was the greatest. He was the greatest warrior that ever walked the face of the earth. Jesus war der größte Kämpfer, der je auf dieser Erde wandelte. He was beaten and beaten and beaten and beaten. Er wurde geschlagen und geschlagen und wieder geschlagen. And he loved and loved and loved and loved. Und er hat geliebt und geliebt. And he endured the cross for us. Er hat das Kreuz für uns erduldet. Jesus is the spirit of Caleb. Jesus ist der Geist des Caleb. The conqueror. Der Eroberer. Our savior, our king. Unser Retter und König. The Holy Spirit is the spirit of Caleb. Der Heilige Geist ist der Geist des Caleb. That we would fulfill our purpose. Dass wir unsere Bestimmung erfüllen. That is just in reach. Die nur eine Reichweite entfernt ist. The beginning of your purpose is just in reach. Der Beginn deiner Bestimmung ist gleich. And many of us have already grabbed it. Und viele von uns haben es schon in der Hand. Many of us are already walking in it. Und viele von uns wandeln schon darin. And for others it's just in reach. Und für andere ist es ganz in Reichweite. Don't wait 40 years. Warte keine 40 Jahre. Until you realize you missed it. Bis du erkennst, dass du es verpasst hast. So let's stand. Lass uns aufstehen. And let's pray together. Und zusammen beten. And I want you to pray, God. Ich möchte, dass du betest, Gott. Fill me with the spirit of Caleb. Fülle mich mit dem Geist des Caleb. I might be a fighter. Ich möchte ein Kämpfer sein. In the Holy Spirit. Im Heiligen Geist. Not in the flesh. Nicht im Fleisch. That I might fulfill my purpose. Dass ich meine Bestimmung erfülle. That you've created me for. Für die du mich erschaffen hast. Just lift your hand toward heaven. Und heb deine Hände einfach zum Just Himmel. Worship the Lord Jesus. Und bete den Herrn an. Say something wonderful to him. Und sag etwas Wunderbares Lord, für ihn. I love you, I thank you. Herr, ich danke dir und appreciate ich danke all you've done for me. Ich liebe thank dich. You. Danke für alles, was du getan Father in heaven, I speak out a blessing on our church. Vater, ich spreche einen Segen aus über unsere Gemeinde. That the spirit of Caleb would fall upon us. Dass der Geist des Caleb auf uns fällt. A spirit that is not content. Ein Geist, der sich nicht damit zufrieden gibt. With just the normal. Mit dem Normalen. But a spirit that stretches for the best. Sondern ein Geist, der sich nach dem Besten ausstreckt. And I just pray, Lord, that you would fill us and anoint us with the Spirit. Ich bete, dass du uns füllst und mit diesem Geist salbst. That we would be extraordinary people, dass wir außergewöhnliche Menschen sind, that we would fulfill our destiny, dass wir unsere Bestimmung erfüllen. Some people here are called to Africa. Manche, die hier sind, die sind nach Afrika Maybe berufen. India. Vielleicht nach Indien. There are pastors in this room. Vielleicht gibt es Pastoren in diesem Raum. Business people in this Geschäftsleute room. In diesem We may Raum. Even have the president of the country in this room. Vielleicht haben wir den Präsident dieses Landes hier im Raum. Everything that we are called to do has great purpose. Und alles, wozu wir berufen sind, hat eine große there Bestimmung. Women here are called to be mothers. Und es sind Frauen hier, die berufen sind, Mütter zu train sein. Those kids up. Die diese Kinder heranziehen. We have every area of life is covered in this room. Und jeder Bereich des Lebens wird in diesem Raum abgedeckt. And I pray today, Lord, that we would take hold. Und ich bete, Herr, dass wir heute Abend das ergreifen. That we would not complain. Dass wir uns nicht beschweren. We would be a thankful people. Dass wir ein dankbares Volk sind. We would trust you in difficulty. Dass wir dir in Schwierigkeiten vertrauen. Give us the mountain. Gib uns den Berg. Give us our purpose. Gib uns unsere Bestimmung. Give us our inheritance. Gib uns unser Erbe. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. All right, let's sing to the Lord. Amen.